redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und ich sitze in Köln bei Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und ich grüße dich. Heute, 100. Todestag von Rosa Luxemburg. So ist es. Und wie ich so über diese Sendung nachdenke, fällt mir auf, ehrlich gesagt habe ich nicht die leiseste Ahnung, was Rosa Luxemburg eigentlich so gemacht hat. Ich weiß nur, dass das irgendwie eine der Ikonen, wenn nicht die Ikone des Sozialismus in der Bundesrepublik oder in Deutschland ist. Aber mehr weiß ich gar nicht. Was hat die gearbeitet? Warum ist die so berühmt? Sie war Kollegin von uns, Journalistin. Ja. Sie hat geschrieben fürs Vorwärts zum Beispiel, die SPD-Zeitung. Sie hat sich mit den polnischen Entwicklungen auseinandergesetzt, weil sie teilweise Polin war. Also auf der einen Hälfte ihrer Herkunft war sie Polin. Sie ist in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren, war also eine ganz junge Frau am Beginn des Kaiserreichs. Und hat eben miterlebt, wie zum Beispiel die Sozialdemokraten, sprich die Sozialisten, damals noch verfolgt wurden von Bismarck. Und sie hat, weil es keine andere Möglichkeit für einen linken oder linksdenkenden Menschen gab, sich der SPD angeschlossen. Es gab keine andere linke Organisation. Kommunisten oder Partei. Gab's noch gar nicht. Die gab's noch nicht. Okay. Und sie hat dann innerhalb der SPD versucht, sozusagen, ich sag mal, mehrheitlich nach links zu rücken und eben sehr oft gegen den Mehrheitsstream der SPD votiert und argumentiert. Und sie war tatsächlich dann sehr bald eine junge, engagierte, sehr, sehr rhetorisch begabte, sehr intelligente, mit einem wunderbaren Sprachstil ausgestattete junge Frau, die ich sag mal, so ein bisschen den Kevin Kühnert gemacht hat. Ja, also die so ein bisschen dagegen war immer und darauf gedrungen hat, was sind eigentlich unsere Grundwerte, wie wollen wir eigentlich die Welt verändern, was ist eigentlich für uns Sozialismus, und sie guckte immer mit großen Augen natürlich wie alle Linken oder alle Sozialisten nach Russland. Die erste Revolution 1905 hat sie miterlebt, als das gescheitert ist, die vom Zaren dann zusammengeschlagen wurde teilweise und mit komischen Dekreten beendet wurde. Sie hat natürlich 1917 mitbekommen und vor allem, damit ist sie auch sehr bekannt geworden, sie hat ganz schnell gegen die Kriegskredite argumentiert. Und da kommt der zweite Name ins Spiel, Karl Liebknecht. Das ist ja immer so ein Doppelpaar Luxemburg gewesen. Luxemburg und Liebknecht ist ein Luxemburg Wort. Luxemburg Liebknecht ist ein Wort. Ich hatte immer gedacht, dass die auch mal ein Pärchen gewesen seien. Das scheint aber nicht zu stimmen. Ich habe mich da auch jetzt so genau nicht mit beschäftigt. Jedenfalls, Liebknecht war dann der Wortführer im Parlament der linken Opposition und der hat als erster, erst auch als einziger. Also Liebknecht, immer noch Sozialdemokratie. Immer alle Sozialdemokratie. Es gab keine KPD, linken Gruppierungen links von der SPD oder sowas gab es also. Wahlalternative soziale Gerechtigkeit. Gab es noch nicht. Und Liebknecht war der Erste, der gegen die Kriegskredite gestimmt hat. Also Erster Weltkrieg 1914 beginnt er und der Kaiser brauchte Geld, um das alles zu bezahlen. Und dafür mussten Kredite aufgenommen werden. Im Sinne von Staatsverschuldung. Okay. Und das war halt ein Privileg des Parlaments. Das musste also dem zustimmen. Und das wurde auch mal mit breiter Mehrheit gemacht. Und Liebknecht hatte also als Erster gesagt, ich bin dagegen, später wurden es mehr. Machen wir mal einen kurzen Schnitt und gehen wieder zurück zu Rosa Luxemburg. Mhm. Rosa Luxemburg hatte als Delegierte dann auch auf sehr vielen sozialistischen Kongressen teilgenommen und hat dort immer das Wort geführt, dass die internationale Arbeiterschaft, also Kommunismus ist ja Internationalismus auch, sich im Falle eines drohenden Krieges zu einem Generalstreik europaweit aufmachen müsse, um eben diesen Krieg zu verhindern. Also sie war auch eine totale Pazifistin. Mhm. Und das muss man auch, wenn man über sie nachdenkt, wirklich immer bedenken. Sie ist eine ganz ehrenwerte Frau, die ganz, ganz großartige und hehre Ziele hatte. Ob sie jetzt immer recht hatte, ist was anderes. Aber sie hatte jedenfalls die Idee, dass man Frieden bewahren muss und dass man eben den versuchen muss zu erhalten, und sei es durch einen Generalstreik. Mhm. So, und dann gab es ja vor dem Ersten Weltkrieg und vor Beginn der Julikrise im Sommer 1914 schon mehrere Krisen auf dem Balkan. Also es war immer das Pulverfass, das zündelte schon. Mhm. Ja, das zündelte schon. Und 1912, 13 gab es also mehrere Möglichkeiten, dass das losgeht, richtig mit einem Flächenbrand. Und da war sie also redeschwingenderweise an vorderster Stelle dabei, hat auch eine Massendemonstration mitorganisiert und wurde deshalb verurteilt zu, ich glaube, 17 Monaten Haft wegen Aufruf zum, Purple Light. Wie auch immer sie es damals genannt haben. Ja. Genau, und diese Haftstrafe musste sie später antreten. Und während sie in Haft saß, wurde sie ein weiteres Mal verurteilt zu einer Art weiteren Verwahrung bis zum 9. November 1918. Sie hat also während des Krieges im Prinzip die ganze Zeit im Knast gesessen. Aha. Und hat aber aus dem Gefängnis heraus theoretische Schriften veröffentlicht und hat sich eben sozusagen auch als Denkerin und als Theoretikerin einen Namen gemacht und hat natürlich dieses ganze Kriegsgeschehen inklusive der russischen Revolution, die dann 1917 erfolgreich war, die berühmte Oktoberrevolution, hat das alles mitgekriegt, soweit man es in einem Gefängnis mitkriegen kann. Aber damals war es jetzt nicht so wie in Stammheim im Hochsicherheitstrakt, sondern das war natürlich mit sehr viel mehr Möglichkeiten für die Gefangenen noch ausgestattet sozusagen. Kann man auch nochmal so gesondert erzählen, die Geschichte des Tower of London, wo man ja praktisch ein- und ausgegangen ist, selbst wenn man im Tower gesessen hat. Also ja. Ist ja auch früher. Ja, ja. Also früher war Gefängnis anscheinend ein bisschen was anderes. Ja, jedenfalls nicht zu vergleichen mit heute, das stimmt. Und insofern hatte sie gewisse Möglichkeiten. Und sie hat also nach draußen Kontakt gehabt und hat also entsprechend auch unter Pseudonym dann veröffentlicht. Und sie ist 1918 mit Kriegsende rausgelassen worden. So, und dann hat sie im Grunde genommen noch 6-8 Wochen zu leben. Und in diesen 6-8 Wochen, also Ende Krieg, Anfang Weimarer Republik, da überstürzen sich die Ereignisse. Liebknecht, Karl Liebknecht, also der, wo man immer sagt, das Doppelgespann sozusagen, ruft am gleichen Tag die Sozialistische Republik aus, an der Philipp Scheidemann die Republik ausruft. Die Republik ausruft. Wo hat Liebknecht das denn gemacht? Im Lustgarten vor dem Berliner Staatsschloss. Da haben wir dann Buhl gespielt vor ein paar Jahren noch regelmäßig. Also Liebknecht hat ausgerufen die Sozialistische Republik und Scheidemann die Parlamentarische Republik sozusagen. Also er war auch SPD und Link. Hat sich nicht so durchgesetzt. Also Scheidemann war eine Stunde oder zwei früher. Und die Sozialistische Republik hat sich nicht durchgesetzt, wie wir aus der Geschichte wissen, weil dann sozusagen am Beginn der Weimarer Republik natürlich auch politisches Taktieren eine Rolle spielte. Es begann der Rat der Volksbeauftragten und dieser setzte sich zusammen aus der SPD, also Mehrheits-SPD, Scheidemann, Ebert und so, und der unabhängigen SPD, der USPD, aus der eigentlich Liebknecht stammte, weil der hat diese USPD aus der SPD herausgeführt, im Laufe des Krieges, weil die Zahl derer, die gegen die Kriegskredite waren, immer größer wurden. Ja. Und die sagten, wir müssen diesen Krieg aufhören, und zwar sofort. Und die haben dann irgendwann in der SPD keinen Platz mehr gefunden. Und es begann die erste Häutung der Sozialdemokratie, die ja bis zum heutigen Tage weitergeht. Und warum haben die eigentlich damals nicht, ich glaube, das habe ich auch in der passenden Sendung schon mal gefragt, warum haben die damals nicht einfach die SPD auf Linie gebracht, wenn sie doch sowieso so viele waren. Die waren in der Minderheit, das ist ganz trotzdem einfach. Noch in der Minderheit, okay. Deswegen hieß die SPD dann auch Mehrheits-SPD und die anderen hießen die unabhängige SPD. Mhm. Also das war tatsächlich der Fall, das ist im Übrigen auch wie immer. Also immer, wenn es Abspaltungen gibt, ist halt die Mehrheits-SPD dafür, eine Abspaltung zuzulassen, ja, weil die Minderheit eben das nicht verhindern kann. Das haben sie jetzt so lange zugelassen, dass sie jetzt in der Minderheit sind. So, genau. Und die Rosa Luxemburg war eine der Vorkämpfer dafür, Kämpferinnen dafür, dass man innerhalb dieser Organisation bleiben muss, um sie von innen her zu verändern. So. Und da siehst du auch schon den ersten Punkt, an dem sie eben, ich sag mal, auch auf der linken Neuerung Schwierigkeiten hatte, weil sie war eigentlich dafür, dass man in der SPD drin bleibt. Ja. Sie war dafür, dass man diesen Spartakusaufstand, die berühmte Novemberrevolution macht, also Versuch unternimmt, eine Räterepublik in Deutschland zu etablieren. Das heißt, das Gegenteil von parlamentarischer Demokratie ist eine Rätedemokratie, wo du also nicht mehr deinem Gewissen verpflichtet bist als Abgeordneter, sondern dem Votum von Herrn Plein und Herrn von Hellfeld, die sagen, du bist jetzt für den Punkt A, musst du mit B stimmen oder mit C oder was auch immer. Jedenfalls, du musst das so machen. Und wenn du das nicht tust, dann wählen wir dich sofort ab. Ja, na, Kopf haben wir, aber wir wählen dich dann ab. So, und damit standen sozusagen zwei Grundentscheidungen, also rechts oder links rum sozusagen, standen zur Debatte. Und für die einen war eben Rosa Luxemburg zu haben, also die unabhängige SPD. Aber sie wollte eben, dass man sozusagen diesen Punkt in der SPD macht. Und der Reichsrätekongress, der im Dezember 1918 stattgefunden hat, der debattierte genau diese Frage. Und es war dann das Geschick, tatsächlich der Mehrheitssozialdemokraten eine Regie zu führen bei diesem Kongress, der dahin ging, dass man eben strittige Fragen auf eine Nationalversammlung, eine verfassungsgebende, sozusagen delegiert, die dann eine Verfassung schreiben sollen, ja, in der dann eben drinsteht, was die Parlamentarier zu tun und zu lassen haben. Ja, das ist ja wichtig. Das hat ja Verfassungsrang. Und insofern war das ein geschickter Schachzug, weil auch bei der verfassungsgebenden Nationalversammlung nach den ersten Wahlen am 19. Januar 1919 klar war, dass die SPD mit weitem Abstand die meisten Delegierten stellt. Insofern war klar, dass die Mehrheits-SPD immer das Sagen hat. Das heißt, die Verfassung und die Grundstruktur der Weimarer Republik ist sozialdemokratisch gewesen. Ja. Kommen wir auf Rosa Luxemburg zurück. Rosa Luxemburg sieht das Ergebnis des Reichsrätekongresses, an dem sie selber nicht teilgenommen hat, und stellt fest, okay, diese Ideen, die wir haben, lassen sich gegen den Block der Mehrheitssozialdemokraten nicht durchsetzen. So, insofern macht es keinen Sinn, sozusagen das weiterzumachen. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Und in dem Moment, und zwar ziemlich genau zum Jahreswechsel, mit Beginn 1. Januar 1919, wird die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Und zwar mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Weil dann eben sozusagen der Weg klar war, wir... Okay, es gibt keine Räte, sondern es gibt die parlamentarische Demokratie, also müssen wir uns... Genau, wir haben uns nicht durchgesetzt. Daran beteiligen. Also, ja. Also ich sag mal, WASG in unserem Falle jetzt nicht gleich zu vergleichen, aber am Anfang sicher schon. Man setzt sich in der SPD nicht durch und man gründet halt eben die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, um irgendeinen Punkt aus dem Gesamtprogramm, den man für so wichtig hält, dass er sozusagen von selbst oder von einer anderen Partei jetzt durchgesetzt werden muss. Ja. So. Und die KPD wird also am 1. Januar 1919 gegründet und Liebknecht und Rosa Luxemburg sind sozusagen die Figuren, die das dann betreiben. Und es gibt von Anfang an den Streit darum, ob die KPD an den Wahlen teilnehmen soll, die 14 Tage später stattfinden oder nicht. Ja. Okay. Ja, du sagst, was ja, reden natürlich, wir darüber? Ihr seid eine Partei, natürlich nimmt ihr den Wahlen teil. Aber es gab eben die Meinung innerhalb der KPD-Führung, dass man das nicht tun sollte. Und die hat sich auch durchgesetzt. Also man sondern hat dann, eine außerparlamentarische Opposition bleiben sollte? Ja, das Wort gab es da wohl so nicht natürlich. Aber jedenfalls, man wollte sich erstmal an diesem System nicht beteiligen. Aha. Sagen wir es mal vorsichtig so. Das hat sich dann hinterher geändert und die KPD ist dann ja auch dauerhaft im Reichstag gewesen. Aber später wollte sich das System dann nicht mehr an der KPD beteiligen. Genau, also... Naja, sie hat schon auch dazu gewonnen immer noch. Aber das ist jetzt mal auch noch ein anderes Thema. Ich meine jetzt auch Bundesrepublik und Parteiverbund. Okay. Also jedenfalls Rosa Luxemburg war auf der Verliererseite mal wieder. Das charakterisiert sie auch so ein bisschen. Sie hat also auch diesen Punkt verloren. Aber sie war noch KPD-Mitglied. Mhm. So. Und man muss dann immer jetzt sozusagen den Blickwinkel auf die andere Seite setzen, also auf die staatliche, die ja so noch nicht etabliert war. Der Krieg war 8 Wochen vorbei, also da konnte man noch nicht von Staat in dem Sinne sprechen. Aber in der Führung des Rates der Volksbeauftragten, also von SPD und Teilen der USPD, war dann die Frage, wie gehen wir mit diesem Aufstand um? Also es gab Räte, Republiken, kleinere. Mhm. In Bremen gab es, ich weiß die Zeiten nicht genau, aber irgendwann um diese Zeit herum in München gab es sowas auch, also wo man es gar nicht vermutet. Wie gehen wir mit diesem Aufstand um? Das waren Barrikadenkämpfe in Berlin. Man konnte Berlin nicht als Regierungssitz verantworten, weil es einfach zu gefährlich war. Und in dem Moment entscheidet sich die Mehrheitssozialdemokratie, einen der ihren damit zu beauftragen, diesen Aufstand niederzuschlagen, weil man es nicht den anderen überlassen will. Und jener, der das dann macht, ist Gustav Noske. Mhm. So, und der berühmte Gustav Noske, berühmt in Anführungsstrichen, wird seitdem, also seit mindestens jetzt 100 Jahren, dafür verantwortlich gemacht, dass die Weimarer Republik so wurde, wie sie wurde, weil er sozusagen die eigenen Leute totgeschlagen hat am Anfang. Und das ist tatsächlich ist da auch was dran. Also der sozialdemokratische Gustav Noske hat den linken Aufstand des Spartakusbundes niedergeknüppelt und niedergeschossen oder hat ihn niederschießen lassen. Der Auslöser für dann die richtig brutale Niederwerfung dieses Aufstandes war die Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn. Der war von der USPD und der hatte sich gegen diesen Aufstand, gegen diese Niederknüppelei gestellt und hat also gesagt, das können wir nicht machen. Daraufhin wurde er entlassen und das wiederum ließ den Aufstand nochmal so richtig hochgehen und richtig Empörung dazu tun. Und das wiederum hat dann zu noch stärkeren Reaktionen geführt. Straßenkämpfe, viele Tote, Zerstörungen in Berliner Straßen. Also richtig, es ging wirklich richtig zur Sache. Hätte Noske eine Wahl gehabt? Nein, er hat ja gesagt, ich schlag das zusammen. Ja, das also er musste es ja irgendwie beenden. Wie hätte er es sonst beenden können? Das meine ich. Also wir sind ja positiv und wir unterstellen niemandem böse Absichten. Genau. Und auch nicht, dass jemand mit Absicht hunderte von Leuten umbringen lassen will. So. Wir sitzen mit Ebert und Scheidemann irgendwo, die beiden entscheidenden Leute, und sagen, diskutieren mit denen, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann werden die auch sagen, wir reden mit denen, wir versuchen das so zu, wir kommen denen irgendwie entgegen. Das alles funktioniert nicht. Vielleicht auch tatsächlich, weil sie diese Leute scheiße finden, ja, oder sie einfach nicht sehen, wie man mit ihnen reden kann. Und dann irgendwann sagen sie, aber wir müssen das jetzt durchsetzen, wir sind dafür verantwortlich, hier Ruhe und Ordnung im Staat herzustellen und die Menschen wollen nach dem Krieg keine Revolution. Ja. Das ist eine Aussage, mit der man leben muss und das ist dann die Konsequenz, dass man sagt, okay, da muss es einer machen und wer tut es? Es meldet sich Herr Noske und der macht es. Und der wird im Grunde genommen dann hinterher der Verräter genannt werden, weil er eben die Arbeiterklasse, wie das dann im Jargon der KPD geheißen hat und später auch in der DDR, zusammengeschossen hat. Was eben, wenn man es etwas oberflächlich betrachtet, gar nicht so falsch ist. Und Noske ist auch in den Augen der heutigen Sozialdemokratie sicherlich kein großer Freund. Ja, das ist schon klar. Aber wenn man sich nach 1919, Ende 18, Anfang 19 zurückversetzt, den Krieg gerade überstanden hat, den Friedensvertrag noch nicht hat, aber schon Waffenstillstandsbedingungen, da kann man schon erkennen, was da so los sein wird. Die alliierten Siegermächte treffen sich zur ersten Verhandlung. Man kriegt so das ein oder andere schon mit und man hat große Sorge, wie das weitergehen soll. Es gibt noch keine Verfassung. Mhm. Es gibt auch schon einen Wahltermin und kann man die Wahl durchziehen? Ohne die Wahl kann man die verfassungsgebende Nationalversammlung nicht machen und so weiter und so fort. Also da hängt ein Rattenschwanz von Diskussionen dran, der dann irgendwann, ich muss wirklich sagen, furchtbarerweise zu diesem, ich sag mal, Januar 1919 geführt hat. Und im Zuge dieser Aufräumaktionen und Niederschlagungsaktionen des Spartakus- oder Novemberaufstands oder der Revolution kommt es eben auch dazu, dass Liebknecht und Rosa Luxemburg gemeinsam verhaftet werden, die unvorsichtigerweise in einem Hotelzimmer beide zur gleichen Zeit sind. Und vielleicht hatten sie doch was miteinander. Ja, wer weiß es denn? Vielleicht weiß es ja einer, der es jetzt hört. Der kann mir das ja mal sagen. Und die Häscher sozusagen von Noske finden also beide gleichzeitig und haben natürlich leichtes Spiel. Und dann werden sie brutalst verhört und hinterher schlicht und ergreifend erschossen. Mhm. Ja, die Leichen werden in einen Kanal in Berlin geworfen. Und die Leiche von Rosa Luxemburg findet man erst im Mai. Also sie schwimmt erstmal eine Weile lang im Wasser herum. Wobei das wäre jetzt nicht nötig gewesen, ne? Also damit solcher Härte vorzugehen. Also, aber gut, die hatten wahrscheinlich auch keine Vorstellung von moderner Aufstandsbekämpfung. Die hatten keine Wasserwerfer. Die hatten, ne? Also das, ja, hauptsächlich sie wollten kannten wahrscheinlich auch nichts anderes als die Leute zusammenzuknüpfen. Ja, sie kannten das nicht anders. Sie wollten vielleicht ein Exempel statuieren. Seht her, was passiert, wenn ihr das weitermacht oder nochmal macht. Das sind alles Möglichkeiten, die man, ich sag mal, zumindest nicht außer Acht lassen sollte. Man will das, ich will es nochmal deutlich sagen, ich will das in keinster Weise irgendwie rechtfertigen oder sowas, aber es war ein schweres Verbrechen, keine Frage. Aber es war eben auch eine sehr besondere Situation. Das klingt jetzt sehr zynisch. Es war ein schweres Verbrechen, aber war es gut, dass es beendet wurde? Also es das ist natürlich schwierig, jetzt so, sehr so schwierig. Im Nachhinein zu sagen, wie sich die Welt, wie sich Deutschland entwickelt hätte, wenn das nicht beendet worden wäre. Sehr schwierig. Wäre. Also die, ich sag mal so, die Vorstellung, die Rosa Luxemburg wohl auch hatte, dass man in Deutschland eine Revolution machen könnte, so ähnlich wie die Revolution in der Sowjetunion. Mhm. Das war ja damals noch nicht Sowjetunion, das war Russland. Also so ein bisschen Lenin und Trotzki nacheifernd. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss gewesen und das wäre vermutlich schwer in die Hosen gegangen, weil der Status und die industrielle Entwicklung Deutschlands 1918-19 ganz anders war als Russland 1917. Mhm. Der Wahnsinn, der sich dann in der Sowjetunion abgespielt hat, war ja unter anderem dadurch begründet, dass ein riesen Leck sozusagen in der Industrialisierung vorgefunden wurde. Das heißt, Russland war oder Sowjetunion war in den 20er Jahren dann völlig ein hinterherhinkendes, weitgehend rückständiges, fast noch agrarisches Land, was eben mit den großen Industrienationen England, Amerika, Deutschland dann auch wieder eben nicht Schritt halten konnte. Und Stalin hat eine brutale Industrialisierung durchgeführt auf Kosten der Nahrungsmittelversorgung. Vieler Menschen, Millionen von Menschen und auch der Nahrungsmittelversorgung, weil er einfach Material im Ausland kaufen musste, um die Industrialisierung eben voranzuprügeln geradezu. Das würde aber bedeuten, dass eine Revolution in Deutschland möglicherweise funktioniert hätte und es nicht so stalinistisch hätte sein müssen, wie es dann unter Stalin war, weil die Verhältnisse schon besser gewesen wären. Ja, die Frage ist natürlich, ob du dann, wenn du natürlich schon eine Industriestruktur hast, ob die, sag mal, die Kapitalisten, die es dann ja schon gibt, ob die das Spiel mitspielen oder ob, ne, das hast du ja heute noch das Problem, du bist ja heute noch nicht mal in der Lage, gegen die Kapitalisten zu regieren. In großer Zahl gab es die Kapitalisten, also unterschätzt mir die Kapitalisten nicht, die also... Du bist selbst unter heutigen Bedingungen und unsere Bedingungen sind wesentlich besser und wesentlich bürgerfreundlicher, sage ich mal, aber gegen die Reichen regierst du heute immer noch nicht und das dürfte damals noch schwieriger sein. So ist es, weil also die, es gab zum Beispiel keine Mitbestimmung, das heißt, die Arbeiter hätten einfach rausfliegen können und sie hätten dann das Werk besetzen und kaputt machen können, ja, aber sie hätten es nicht führen können und sie hätten wahrscheinlich, oder sie hätten es versucht, aber keinen Erfolg gehabt und so weiter. Das sind alles andere Bedingungen. Ja. Es sind auch, was auch ganz wichtig ist, die Leute sind anders drauf. Also die Menschen, die in dieser Industrienation leben, haben einen völlig anderen Blick auf die Welt als ein Mensch, der irgendwo am Rande des Ural in einer weitgehend agrarischen Struktur lebt. Mhm. Das ist wirklich ein Trugschluss, wenn man denkt, die Leute finden das super, wenn da einer kommt und sagt, wir machen jetzt Räterepubliken. Das sagen die, du kannst mich mal. Ja, ich habe mir hier schön ein kleines Häuschen gekauft. So, und dann... Also da muss man wirklich sagen, ist jeder Revolutionär, der Anfang 20er Jahre oder 19er Jahre wirklich, ich sag mal, zu leichtgläubig gewesen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 14. Januar 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Wer redet?